اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Unser Unterricht der Frau schon Deutsch, und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Adabu al-Safar. Das wird Reise regeln. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. باب إعانة الرفيق. باب إعانة الرفيق. وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباهها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر: من ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله مالي إلا عقبة عقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا كله بارك الله فيكم من آداب السفر. أن الإنسان في السفر يحسن إلى رفيقه ويرفق به. ولذلك ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث، منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فجعل يلتفت يمينا وشمالا ظهرا، يعني من كان عنده شيء فاضل عن حاجته فليعطي أخاه، على فليعطي ذلك الذي ما عنده الزيادة، فينظر إلى رفيقه يركبه معه يشركه في زاده. وفي الحديث الآخر يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء. وكذلك الحديث الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في أخريات القوم في السفر يسوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعا له فصح. والحاصل أن الإنسان بارك الله فيكم إذا كان في سفر يحسن لأخيه ويكون في حاجة إخوانه، فالله سبحانه وتعالى في عونه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Kapitel 169, Babu I'anat al-Rafiq, Unterstützung der Mitreisenden. Abu Sa'id al-Khudri berichtete: Während wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise waren, kam ein Reiter und wandte seinen Blick nach rechts und nach links. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer auch immer ein Reittier erübrigen kann, sollte es demjenigen, der es nötig hat, schenken. Und wer von seiner wegzerrt, dann fuhr er fort, verschiedene Arten von Vermögen zu erwähnen. bis wir sahen, dass keiner von uns ein Recht auf Überfluss hat. Jabir radhiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beabsichtigte, einen Feldzug zu führen. Da sagte er zu uns: O ihr Muhajirin, das wird Auswanderer, und Ansar, das wird die Leute aus Medina. Einige eurer Brüder haben, während Allah pflegte, in der Nachhut zu weilen, um den Schwachen mitzunehmen und für ihn zu beten. Das auch bei Abu Dawud. Barakallahu fikum, sagt Allah. Das geht hier um Verhalten auf der Reise. Wenn du deinen Bruder mit dir auf der Reise hast oder wenn du jemanden mit dir hast, wie sollst du zu ihm sein auf der Reise? Wie sollst du zu ihm sein auf der Reise? Und zwar, barakallahu fikum, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Diener hilft, solange der Diener seinem Bruder hilft. Und jede gute Tat ist ein Almosen, Sadaqa. Und das gehört auch dazu, wenn man auf der Reise ist, dass man den anderen gut behandelt und dass man zu ihnen gut ist. Und das ist hier ein Beleg dafür, was wir von den Hadithen hier bekommen haben, von dem Autor, Rahimahullah Ta'ala. Und so, barakallahu fikum, derjenige, wenn man reich kann essen haben, dann gibt er ihnen etwas davon. Wenn sie die Möglichkeit nicht haben, dass sie reiten, dann kann er sie mitnehmen. Und wenn man zwei Pferde oder zwei Kamele hat und er braucht nur ein Pferd oder ein Kamel, dann kann er dem anderen jemanden ausleihen, damit er reitet. Und deshalb, barakallahu fikum, das ist das Beleg, das Verhalten und Umgang eines Moslems, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen sagte, ihr sollt sozusagen die Kamele abwechselnd reiten, damit jeder ein bisschen sozusagen sich ausruht, weil die anderen dann laufen. Und das Letzte ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer hinten geblieben ist. Und er hat den Leuten geholfen, zum Beispiel der Schwache hat ihm geholfen, die Leute, die nichts wissen, hat er ihnen was beigebracht und die Leute, und er hat mit Gebet gemacht. Es gibt natürlich die Überlieferung weiter von Jabir. Er sagte, der Prophet hat sich, das war sehr schnell dann, und er hat Kraft bekommen durch das Mitgebet von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. باب ما يقول إذا ركب الدابة. قال تعالى للسفر طبعا، قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. مقرنين أي مطيقين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الإنسان إذا ركب سفينة أو ركب طائرة أو ركب سيارة، أي شيء مركوب، يقول هذا الدعاء: بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكم سفن وجعل لكم من الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب لتستووا على ظهوره. لام التعليل أي جعل الله سبحانه وتعالى لنا هذا لنستقر على ظهورها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى وحمد له. وما كنا له مقرنين أي ما كنا له مطيقين. وإن على هذا الذلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل، فالمنقلب إلى الله الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحاسب العباد سبحانه. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا دعاء الركوب، يعني الإنسان لما يركب يقول هذا الدعاء. وما كان إذا أراد السفر صلى الله عليه وسلم، إذا أراد السفر كان يقول دعاء الأكبر وهو دعاء السفر، اللهم إني نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يقول اللهم أنت صاحب السفر والخليفة والأهل، يعني أنت تصحبني في سفري تيسره علي تسهله، وأنت خليفتي في الأهل أي من بعدي تحوطهم برعايتك وتحميهم وتحفظه. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة الحور بعد الكون أو بعد الكور، الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. وأما الكور هو من تكوير العمامة وهو لفها جمعها، وأما الكون أي من الوجود. فإنسان يقول هذا أيضا لا بأس أن يدعو به. وأما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا، ثم قال الله أكبر ثلاثا، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إذن بارك الله فيكم هذا دعاء السفر، والإنسان يتعلم هذا الدعاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا دعاء السفر يقول الإنسان إذا ركب، في عندنا دعاء الركوب ودعاء السفر، دعاء الركوب ودعاء السفر، وكل واحد يعني له مكانه. فإذا سافر راكبا قاله، أما إذا سافر ماشيا فيقول فقط دعاء السفر ما في لنا الركوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Die Hadithe, die wir gerade behandelt haben, die sind leicht, ich meine, die sind auch klar, darum kann man nicht viel erklären. Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, das Bittgebet beim Antritt der Reise, beim Besteigen des Reittieres zum Reisen. Allah, der Erhabene, spricht sinngemäß, und er hat für euch Schiffe und Herdentiere gemacht, um sie zu besteigen. Dann, wenn ihr euch fest auf sie gesetzt habt, der Gnade eures Herrn gedenkt und sagt, gepriesen sei der, der dies uns dienstbar gemacht hat, und wir selbst hätten es nicht meistern können, und zu unserem Herrn müssen wir sicherlich zurückkehren. Es geht in dieser Ayah, barakallahu fikum, um das Bittgebet, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalib. Das wird, wenn man reitet, dann gibt es bestimmtes Bittgebet. Und zwar Ibn Umar radhiyallahu alayhi erzählte, wenn sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei Antritt einer Reise auf ein Kamel setzte, pflegte er dreimal Allahu Akbar zu sagen. Dann bat er, gepriesen sei der, der uns die Dienstbande O Allah, wir bitten dich auf dieser unserer Reise um Rechtschaffenheit, Frömmigkeit und um Taten, an denen du Gefallen findest. O Allah, wir bitten dich, uns diese Reise leicht zu machen. Und lasse uns ihre Länge nicht spüren oder verkürze uns den langen Weg. O Allah, du bist allein der Gefährte auf Reisen und der einige, alleinige Verwalter in der Zurückgebliebenen. Das wird, wenn man zurückbleibt, das heißt Familie. O Allah, ich nehme Zuflucht zu dir und vor den Mühsalen der Reise, vor dem düsteren Anblick und vor dem unheilvollen Geschick im Vermögen und in der Familie. Bei der Rückkehr fügte er dazu, wir kehren zurück, remütig und unseren Herren dienend und ihn lobend. Dass wir loben Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Serjes, so Serjes, berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte, beim Antritt der Reise Zuflucht bei Allah zu nehmen. Vor den bevorstehenden Mühsalen der Reise, vor dem Verderbenen nach dem Leben und vor dem an Allah gerichteten Hilfsruf der ungerecht behandelten Personen und vor dem düsteren Anblick in der Familie und auf Vermögen. Das sind sozusagen die Gebete, barakallahu fikum, was der Prophet sallam auf der Reise gemacht hat. Und es gibt natürlich extra ein Bittgebet für die Reise. Ali ibn Rabi'a berichtete, ich schaute zu Ali ibn Abi Talib, als ihm ein Reittier zum Reiten gebracht wurde. Als er seinen Fuß in den Steigbügel steckte, sagte er im Namen Allahs. Und als er sich auf dessen Rücken festgesetzt hat, sprach er, gepriesen sei der, der uns diese dienstbar gemacht dreimal. Allah ist groß. Dann sagte er, gepriesen bist du, wahrlich habe ich mir Unrecht getan. Und da bitte ich dich. Dann lachte er. So fragte man ihn, O Beherrscher der Gläubigen, weshalb lachtest du das tun, was ich eben getan habe? Dann sagte ich, O Gesandter Allahs, weshalb lachst du? Da sagte er, dein Herr, gepriesen sei er, wundert sich über seinen Diener, wenn er sagt, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Sünden. Dann er weiß, dass keiner außer ihm die Sünden vergeben kann. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi und bei Abu Daud. Barakallahu fikum, sagt Allah, ihr merkt die Bittgebete sind für die Reise. Also man macht diese Bittgebete für die Reise. Hauptbittgebet ist die Überlieferung von Ibn Umar, Radwanallah alayhi barakallahu fikum, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gesagt hat. Das basiert sich auf die Ayah im Koran, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Und das wird Sura 43, die Ayat 12 bis 14. Und schaut mal, die Sahaba, radwallahu alayhim, wie sie dem Propheten Sassam gefolgt haben in diesem Zusammenhang. Weil der Prophet Sassam lachte, hat Ali ibn Abi Talib gelacht. Nur weil der Prophet Sassam das gemacht hat, dann hat Ali radwallahu alayhim das getan. Und das ist natürlich die Bestätigung, wie sie dem Propheten gefolgt haben. Wenn man auf der Reise ist, dann ist man, sondern man kennt die Leute nicht, man ist schwach, man ist müde. Und deshalb, barakallahu fikum, sucht man Hilfe bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah hilft, Allah unterstützt, Allah beschützt auf der Reise. Und da kann man diese Bittgebete lernen, barakallahu fikum. Es gibt so ein kleines Buhef, das heißt Hasnul Muslim, Festung eines Moslems. Und da gibt es drin auch das Bittgebet von der Reise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu lik.